Yo, yo, Papa Bear in the house, Dr. Bratwurst, DJ DK, MC Pommes. Yo, wir sind's. Los geht's. Diss-Track. Yo, it is neu back, wenn der Papa Bear kommt, wie die Haters, it's bad. Wenn du dumm schauen kannst, machen wir euch down, du bist ein Clown, wir träumen die Ground down. Diss-Track. Yo, wir dissen euch weg, denn Mama ist so fett, die kackt ins Bett. Ich weide dich aus, ich will dich killen und dann mit deinem Kopf chill. Deine Mutter stinkt nach Bratfett, weil sie ist viel zu fett für ein Doppelbett. Dr. Bratwurst ist jetzt da, wunderbar. Meine Reims bauten immer klar, ich hab ne Minibar, ey. Schau mich an, ich bin alles kann, ja. Niemand an mich ran, ja, weinen dann. Papa Bär, wir hier, wir, ja. Mindestens vier, wir hier, ja. Diss-Track. Yo, it is going back, wenn der Papa Bär kommt, bin ich haters, it's bad. Könnt ihr dumm schauen, Rums, mach euch down, du bist ein Clown, wir trunken die Ground down. Diss-Track. Yo, wir dissen euch weg, denn Mama ist so fett, die kackt ins Bett. Ich weide dich aus, ich will dich killen und dann mit deinem Kopf chill. Du hast keine Klöten, doch sie werden vonnöten. Die Litschi tut erröten, ein Apfel macht sie tot, ertöten. Wenn kleine Kinder auf Block flöten, steht ein Baum daneben. Wir sind die Jünger des Dünger und der Dünger wird Dünger. Wir sind die Ahn der Bananen und planen ein Gerichtsverfahren. Die sind die Adibo-Tun und mein Onkel hat ein Hut. Mein Hut, der hat drei Ecken, mein Ecken hat drei Hut. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider und die Strophe ist vorbei, leider. Diss-Track. Yo, it is neu weg, wenn der Papa Bär kommt, bin ich haters, it's bad. Könnt ihr dumm schauen, Rums, machen euch down, du bist ein Clown, wir träumen den Ground down. Diss-Track. Yo, wir dissen euch weg, denn Mama ist so fett, die kackt ins Bett. Ich weide dich aus, ich will dich killen und dann mit deinem Kopf chill. Was geht? Mein Penis steht auf Indica. Yo, ich liebe dich. Diss-Track. Yo, it is neu weg, wenn der Papa Bär kommt, bin ich haters, it's bad. Schauen, Rums, machen euch down, du bist ein Clown, wir träumen den Ground down. Diss-Track. Wir dissen euch weg, denn Mama ist so fett, die kackt ins Bett. Ich weide dich aus, ich will dich killen und dann mit deinem Kopf chill. Diss-Track.